Was bisher geschah? Leslie Nielsen hatte schon immer weiße Haare. Nee, mir sagt Chaplin übrigens. Was ich noch wahnsinnig wichtig finde. Und nun die Fortsetzung. Das fandest du also so wichtig? Ja, du hast recht, das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Ja, aber echt, das verändert mein komplettes Verständnis von Film. Völlig. Na, seht ihr? Na gut, dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Ist okay? Ja. Okay. Jo. Haben wir noch was zu unseren Filmabenden? Ja, der Abend an sich, den haben wir noch gar richtig, nicht. Richtig, der Abend an sich. Das ist eine gute Idee. Die Atmosphäre war gut. Punkt. Fandst du? Ja. Also ich fand, das ist ja auch ein Experiment an sich, so ein Abend. Ne? Also die Filme, wir haben die ja alle auf Super 8, hast du ja projiziert, Alex. Und es ist ja auch irgendwie, man weiß ja nie, ob das jetzt klappt, da der nächste Film. Licht an, Licht aus, dies, das, Rolle wechseln. Musik. Klar. Wollte das jetzt nicht, entschuldige bitte. Ne? Na, es ja, war, ja, Musik auch. Nein, es waren einfach von allen Seiten klar kleine Fehler, aber das passiert. Und das macht ja, also so einen macht Abend das ja auch charmant. Individuell und spannend. Genau. Es hat nur einen Live-Performance-Charakter. Ob jeder im Publikum jeden Kurzfilm so toll fand, das kann ich nicht beurteilen, aber es gab trotzdem Lacher und. Ja, die Abende waren da sehr unterschiedlich, weil der erste Abend wirklich mehr so als Event konzipiert war mit. Getränken, Speisungen. Ja, und es waren auch deutlich mehr Leute da. Beim ersten Abend waren knapp 80. Ja, 80 ungefähr. Um die 80. Beim zweiten knapp 30, ne? Ja, also es macht natürlich schon einen Unterschied, aber. Aber trotzdem. Dadurch hatte der zweite natürlich was Familiäres, aber auch irgendwie was, wie sagt man, also er hatte auch mehr, er war mehr so runtergespult, so ein bisschen, ne? Also auch weniger als Event gebaut, also es gab keine Pause, wir hatten keine Speisung. Nur kleine Speisung. Kleine Speisung, natürlich der Geburtstagskuchen. Ja. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir uns noch verabschieden konnten ganz am Ende. Ja, das ist beim ersten Mal. Ich finde es mal ein bisschen, gerade für so eine intime Atmosphäre, finde ich es mal ein bisschen schade, wenn der Film oder das Programm zu Ende ist, alle stürmen raus und das war's. Ja. Das ist irgendwie mal ein bisschen so. Generell fand ich die Rahmung beim zweiten Abend besser. Also die Einführung hat mir sehr gut gefallen. Die war diesmal auch ein bisschen ausführlicher. Du bist dann mehr auf die Filme noch eingegangen als beim ersten Mal. Klar, beim ersten Mal waren wir auch selbst nicht sicher, wie die einzelnen Filme wirken und so weiter. Wir konnten noch nicht so viel dazu sagen. Und beim zweiten Abend wirkte es runder in dieser Hinsicht. Man war ein wenig routiniert. Okay. So würde ich das sehen. Na gut. Ja, es hat schon so ein bisschen was von einer Performance, also von einem Theaterstück vielleicht. Auf jeden Fall. Oder so. Also sowohl bisschen die Improvisation, Begrüßung vor dem Publikum und so weiter, als auch das hinter den Kulissen. Dass da auch teilweise wir ja, dadurch, dass du diesen einen Film ja im Raum projiziert hast, auf dem Normal-8-Projektor, natürlich auch immer so ein bisschen, man trägt ja das von hinter den Kulissen auch auf die Bühne. Genau, das wäre schon so ein einkalkulierter Show-Effekt. Ja, ja, Show-Act. So weit würde ich das nicht über. Doch, so eigentlich ist es genau das. Show-Act. Ja, es hat das schon richtig, es gibt da schon. Ist eine Überbetonung davon. Also nicht penetrant. Man kann zugucken, wie Alex den Film da einlegt. Ja, das ist eine spannende Sache. Das ist eine spannende Sache und das vor allem gibt dem Abend auch was. Das ist anders als. Also jetzt müssen wir davon ausgehen, dass nicht jeder so cinephil ist wie wir. Das ist auch für diejenigen, die da nur hin mussten, weil sie hin mussten, fürs Seminar oder so, hatte das vielleicht nochmal sowas, was man auf Arte nicht hat. Ja, aber ich würde das noch nicht als Show-Act deklarieren. Show-Act ist für mich. Jetzt hängt 20 Leute, welche eine Choreografie tanzen. Oder ja, es ist nicht die Blumen Group, ist schon klar, was du meinst. Aber Blumen Group sind nur drei. Ich weiß. Es war auf jeden Fall Show, sagen wir so. Also so ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall was gehört das irgendwie. Showy. Gehört das genauso zum Programm wie die Filme selbst. Genauso wie ja auch Olivers DJ-Aktivitäten so ein bisschen. Mehr als nur einfach da. Ne? Das war schon irgendwie. Aber ich saß trotzdem nur da, ich habe nichts gemacht. Außer Musik. Ja, ich bin immer noch rein draußen und habe mich entschuldigt für den Pannen. Es war ja wirklich, beim zweiten Mal war es ja wirklich recht ziemlich. Also ein, zwei zu viel. Ich würde sagen, das war gerade das Maximum, das man sich leisten kann in so einer Situation. Ich glaube, es war ein bisschen über Maximum, aber es ging noch. Aber wir konnten sie alle beheben. Richtig. Das ist ja nicht immer gegeben. Nicht so wie bei der ersten Woche, wo uns die Lampe durchgerödelt ist. Ja, das war ja nicht so witzig. Aber dadurch beheben, dass wir einfach dann im Raum weitergezeigt haben. Ja, das war aber eigentlich wirklich nicht cool. Also aber ich meine, so Pannen, wenn es im kompletten Film darüber, also während des ganzen Films läuft diese Panne, falsches Bildformat etc., dann ist das ehrlich. Cool. Ja, das ist wirklich doof. Und das ist ja nicht gegeben. Gerade das mit der Lampe fand ich eigentlich ziemlich gut. Also mal davon abgesehen, dass die Lampe abgeschmiert ist und wir jetzt eine ziemlich teure Lampe nachbestellen mussten als Ersatzlampe. Aber gerade, dass es sich so schnell beheben ließ und man auch nochmal so ein Gefühl davon bekommen hat, wie stabil dieses Medium eigentlich ist. Das hat mir halt wahnsinnig gut gefallen. Du meinst, dass der Film nicht gleich mit abgerauscht ist? Der Film ist nicht abgerauscht und wir hatten einfach einen Zweitprojektor da, haben den da hingestellt, wo der normale Projektor war und es ging sofort flüssig weiter. Ja. Also wenn dir eine DVD abhanden kommt... Durchbricht. Kannst du nicht meine Teile einzeln spielen. Ich habe das schon, ja, ich verstehe, was ihr meint. Obwohl das eigentlich witzig wäre. Das wäre sehr witzig. Das wäre ziemlich witzig. Tastet dir nur die Hälfte ab. So. Ja, beim Softwareprogramm jagt man einfach nur das Programm drüber, was das repariert oder so. Ja, ja. Ist aber eine andere Geschichte. Banane. Genau. Fertig damit? Ich würde sagen, ja. Ja, war eine schöne Geschichte und ich hoffe, wir machen das nochmal. Ja. Mit anderen Filmen dann. Ja. Um ein bisschen Abwechslung zu haben. Ein bisschen, ne? So. Gut, wollen wir zum nächsten Event. Italienisch für Anfänger. Müsste ich eben einschieben, dass ich den nicht gesehen habe. Also ja. Könnt ihr das jetzt erstmal unter euch ausmachen und ich werfe was ein, wenn mir irgendwas Schlaues einfällt. Ja, wir können ja zuerst mal, muss ich da wirklich drauf eingehen, dass Italienisch für Anfänger als Dogma-Film mir wirklich andere Sehgewohnheiten fordert. Ja, dann müssen wir voranschieben erstmal, was ein Dogma-Film ist. Mach das doch mal schnell, du bist ja doch der Fachmann. Das ist nicht bewusst. Also es ist 1995, wurde die Dogma 95 gegründet oder dieses Manifest aufgestellt von Lars von Trier und Thomas Winterberg, zwei dänischen Regisseuren, unter anderem noch ein paar andere Leute, aber das waren die Hauptvertreter. Und die wollten eben Film, eine neue Ästhetik des Films schaffen und nicht diese gleichen Sehgewohnheiten, was das Mainstream-Kino sonst immer bietet, bedienen. Und haben dann eben darauf gezielt, dass man nur mit Handkamera arbeitet, dass im Film keine Spezialeffekte oder Farbfilter verwendet werden, dass keine Waffen drin vorkommen, kein Mord oder sowas. Also sie hat insgesamt 10 Regeln, welche dann immer eingehalten werden mussten. Wobei jeder Film irgendwelche Regeln leicht bricht. Und dann sind das eben schon speziellere Filme von der Ästhetik allein gesehen. Ja, also die sahen wirklich, es war kein Mainstream-Sehen, das man da hatte. Genau. Es sah nicht aus wie Hollywood. Genau. Es ist halt auch ein dänischer Film hier, Italienisch für Anfänger. Genau. Von was? Lone Scherfig. Ich werde wie immer kurz die Handlung zusammenfassen, wo mir das nicht klar leicht fällt. Kann ich auch machen. Also, wenn du gern möchtest. Ich habe den Film erst vor kurzem zweimal gesehen, einmal auf Dänisch und einmal dann im Kino auf Deutsch. Ja. Ja, der thematisiert 6 einzelne Schicksale von Menschen in einem kleinen Vorort, welche den grauen, tristen Alltag hinter sich lassen wollen und zusammen einen Italienischkurs besuchen. Deswegen ja auch Italienisch für Anfänger. Und in dem Kurs lernen die Leute sich eben besser kennen. Viele kennen sich auch vorher schon irgendwie. Aber dieser Kurs verbindet sie halt. Und der beleuchtet diese 6 Einzelschicksale und wie die zueinander finden. Vor allem die 3 Männer und 3 Frauen. Ja, also es ist also auch so ein bisschen so eine Liebesgeschichte. Genau. Also mehrere Liebesgeschichten, genau, die drin stattfinden. Deswegen wird er auch häufig, vor allem in der Filmkritik, wurde er häufig eben als romantische Komödie tituliert, wobei das eben sehr schwierig ist, was hier da schon... Romantisch ist er, das kann man schon sagen. Ja, aber diese klassische romantische Komödie stellt man sich ja anders vor. Es ist keine romantische Komödie, als wenn man diesen Genrebegriff jetzt nutzen genau. will. Aber er ist ja sowieso, das ist ja auch ein Dogma-Element, dass man den nicht einem genau. Genre sauber zuordnen kann, ne? Ich fand, er war auch an sehr vielen Stellen sehr traurig. Mhm. Und er war an einigen Stellen, fand ich ihn sogar irgendwie einfach nur sehr befremdlich. Also von der Motivation der Charaktere, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Ich finde, dieser Einfühlungswert war an einigen Stellen, fehlte das, was man so diese Protagonisten-Einfühlung. Du meinst die Identifikation mit dem Ganzen? Ja, Identifikation. Das fand ich war... sehr gegeben. Oft, ja, aber wie gesagt, an einigen Stellen... Der Film, allein wegen der Optik, aber nicht nur auf der Grund der Optik, sondern auch von den Handlungen und von den Geschehnissen, fand ich ihn sehr realitätsnah und auch die Charaktere waren sehr fassbar. Ich fand sie gerade deswegen, weil es so realitätsnah und authentisch war, fand ich es nicht so, dass man die in jeder Situation fassen kann. Genauso wie man, es ist ja die Realität ist ja nie eindimensional. Man kann ja nie sagen, das ist deswegen oder das ist deswegen und so. Und ich fand, das war hier sehr gut übernommen, dass man auch hier in den sich nicht an jedem Punkt voll in die Handlung einfühlen konnte. Und ich fand, das war hier tatsächlich so, dass man an einigen Stellen einfach die Handlungsmotivation nicht richtig nachfühlen konnte. Nachvollziehen vielleicht, aber nicht nachfühlen. Das war für mich beides gegeben eigentlich, aber diesen Punkt, dass es dass das Leben auch nicht eindimensional ist und dass man jede Entscheidung, welche man im Leben trifft, auch nicht direkt verstehen kann, warum macht der Mann das und das auch im wahren Leben. Das gebot der Film auch, aber das zähle ich dazu, zu diesen Punkten, dass man nachfühlen kann. Okay. Das wäre für mich ein Aspekt, warum man gerade bei diesem Film nachfühlen kann, weil das eben so mehrdimensional eine Art von Abbild des realen Lebens ist. Ja. Als Uneingeweihter hätte ich da mal ein paar Fragen. Schieß los. Als jemand den Film nicht gesehen hat, würde mich interessieren, was für eine Art von Humor dieser Film. Ja, das ist schwierig. Der Humor, das ist nicht so wie bei Airplane, dass einen der Humor so anspringt. Ich glaube, dass was witzig ist oder was man komödiantisch betrachten kann daran, witzig ist vielleicht schon der falsche Begriff, weil es keine Lacher sind in dem Sinne. Wobei, das hat mich überrascht, im Kino gab es einige Lacher. Es gibt Lacher, aber die sind... Als ich den Film alleine gesehen habe... Nein, weil die nur aus dem zusammen funktionieren. Es gibt ja Sachen, die funktionieren nur, die sind nur witzig, wenn man sie zusammen sieht. Kennt ihr bestimmt jeder so eine Situation, wo man einen Film mit jemand anderem zusammensieht und dadurch Sachen als witzig empfindet, die man alleine nicht witzig empfinden würde. Was ich glaube, ist so, dass der Witz daran ist, sind so Situationen, die einfach, die man nachempfinden kann. Situationen, in denen man so eine Mischung aus Mitleiden und Mitfreuen, die so den komödiantischen Aspekt ergeben, also diese Einfühlung. Das ist jetzt blöd, weil ich eben gesagt habe, dass man sich an einigen Stellen nicht einfühlen kann. Aber an den meisten Stellen geht es eben. Und an den Stellen kann man so gut mitempfinden mit den wirklich ganz genau beobachteten Charakteren, dass man darin irgendwie was Humoriges finden kann. Es sind einfach absurde Situationen. Zum Beispiel, ein Beispiel zu geben, da ist eine Beerdigung, eigentlich ganz traurig, der Vater von der einen Protagonistin stirbt und plötzlich sind da ganz viele Italiener in der Kirche, die sich ärgern, dass das nicht die richtige Beerdigung ist, die dann aber zum falschen Termin einfach da sind und eigentlich auf eine andere Beerdigung wollen. Was dann natürlich eigentlich überhaupt nicht lustig ist, aber was irgendwie so absurd ist, dass das so ein... Aber was auch im realen Leben theoretisch passieren kann. Also dass Leute zur falschen Beerdigung gehen und sich beschweren, dass sie auf der anderen Beerdigung sind. Ja, wobei das Beschweren war ja hielt sich ja in Grenzen. Aber einfach, dass man etwas vertauscht, ist menschlich. Fehler sind menschlich. Und das ist halt so ein Alltagshumor. Einfach die Grotesken des Alltags aufzuzeigen und zu sagen, ja, da sind sie. Also schon so eine Art von Humor, die sich so an den Riten der Gesellschaft so... Ja, also ich finde... Ja, gar nicht an den Riten. Es ist nicht so, dass es irgendwie Sachen persifliert irgendwie. Nee, aber sie... Also stelle ich mir jetzt so vor, dass der Film so eigentlich alltäglich ist, irgendwie leicht überbetont, um herauszuheben, was daran irgendwie komisch oder absurd ist. Zum Teil überbetont. Zum Teil aber auch einfach nur zeigt und dem Zuschauer das selbst überlässt. Also für mich war zum Beispiel ganz klar als Humor gekennzeichnet die Situation im Restaurant, dass der Restaurantbesitzer, wie er seine Gäste behandelt. Das ist ja nicht üblich. Das ist dieser Bruch dieser Konvention, also dieser Gesellschaft. Dass er sie immer nur anschnauzt. Genau, er schnauzt oft seine Gäste an und was viele Restaurantbesitzer oder auch andere Gäste wahrscheinlich mal erstens überhaupt nicht kennen, aber trotzdem wünschen würden, wenn jemand sich nicht im Restaurant benimmt, dass der Besitzer dann auch wirklich mal grob zu denen wird und sagt, das macht man aber so. Hier, Füße vom Tisch. Genau, Füße vom Tisch. Man isst Messer und Gabel. Und ein Gast fragt nach, könnte ich das und das haben? Nee, ist aus und so, dass man da wirklich grob mal dazu ist. Ja. Dann sucht er sich was anderes aus, so, nee, das kriegst du ganz bestimmt nicht und so. Warum denn nicht? Das ist ein Kinderteller, dass man da also wirklich grob... Das heißt, wenn ein Erwachsener einen Kinderteller bestellt, auch mal einer sagt dir, du spinnst wohl, bist du 9? Ja, genau. Das diese Überbetonung, das ist dann ein Zeichen der Komik, dieser Bruch der gesellschaftlichen Norm ist das. Ja, Form von Bruch. Tut man nicht. Das macht man nicht. Nein, das ist schlecht fürs Geschäft auch. Ja, das weiß ich. Und das zeigt einfach auf, die sind ja alle, die verhalten sich ja alle nicht so, wie das optimal wäre. Genau. Ich meine, die Bäckerin, die alles fallen lässt, die Friseurin, die immer aus ihrem eigenen Laden abhaut, kurz bevor sie den Gast bedienen könnte, sodass der Laden immer leer ist. Und hier halt der Restaurantbetreiber, der die Leute alle anschnauzt, seine Bedienungshilfe, die eigene Sprache nicht spricht da. Also die Landessprache. Dann der Concierge, der nicht in der Lage ist, Leuten mal Klartext zu reden. Und wer fehlt noch? Ach ja, der Pastor, der ist irgendwie nicht schafft, den Leuten irgendwie also einen sinnvollen Rat zu geben. Wobei sinnvollen Rat schon zu geben, aber noch sehr naiv wirkt am Anfang, weil er gerade neu in der Position ist. Er ist total unsicher. Wobei natürlich ein Pastor, gerade als die moralische Autorität, als der das Amt sich selbst besteht, eigentlich in der Lage sein sollte und müsste, sinnvollen Rat zu geben. Mhm. Wobei ich gerade die Szene mit dem Pastor wirklich interessant und spannend fand. Die halten immer diese Reden in den Kirchen und die sind eigentlich immer so geschliffen und sie können immer so gut pathetisch reden. Ja, seine sind auch so schlecht. Das ist ja doch zusätzlich. Sie sind nicht nur unbedingt schlecht, auch die Vorbereitung. Man sieht ja, wie der Pastor darüber brütet, wie er etwas schreibt. Diese Weihnachtspredigt, die er da hält, ist doch total schlecht. Da habe ich gar nicht genau auf den Wortlaut geachtet. Das ist so richtig so runtergeleiert, so unnötig. Ja, aber das kenne ich auch so aus Kirchen. Aber ich meine diesen... Naja, das sollte ja nicht so sein. Das ist ja der schlechtmöglichste Fall. Schlecht, ja. Über die Qualität der Reden kann man generell reden, aber die müssen ja eine gewisse Norm erfüllen oder wie sie klingen sollten. Ja. Was man gewohnt ist von diesen Reden. Aber dass man erstmal diese Norm erfüllen muss, das ist genauso wie wenn man einen Brief schreibt und man diese gleichen Höflichkeitsfloskeln verwendet. Und das muss man ja auch erstmal als Pastor drauf haben, diese zu schreiben. Und das ja, hat klar. Man gesehen, wie ihr. Wie einem die Rolle reinwächst. Genau. Das sieht man bei vielen, wie die Rolle reinwächst. Also auch dann nachher der, egal wie er heißt, der dann nachher diesen Italienischkurs übernimmt. Ja. Das ist ja auch so ein. Der wächst ja auch erst in die Rolle des Lehrers rein. Wobei, er will sich generell nicht ändern. Er will sich nicht verändern. Kein Charakter im Film verändert sich wirklich. Nein, es ist nur, dass die Leute lernen, ihre Fehler zu akzeptieren und zu ihr Stärken zu machen. Genau, genau. Und das ist also es ist ein ganz, ganz starkes Charakterfilm eigentlich. Der gibt den Charakteren Zeit, sich zu zeigen, zu entwickeln und... aber eine richtige Entwicklung? Nee, es ist keine Entwicklung im Sinne von einer Veränderung. Es ist eine Entwicklung im Sinne von einer Ausdifferenzierung. Genau. Und dann wiederum... müssen die miteinander umgehen, diese sechs schwer vermittelbaren. So. Also diese sechs. Wobei die sind jetzt nicht so schwer vermittelbar, wie man das sonst aus Hollywood-Filmen vielleicht kennt. Nein, das ist nicht. Das sind keine Stereotypen Es sind keine Stereotypen. Das sind ganz normale Menschen wie du und ich quasi. Ja. Ja, das ist ganz interessant, weil so wie er diese komödiantischen Szenen jetzt beschreibt, habe ich halt schon mehr so eine Art Farce irgendwie im Kopf. Nee, genau, überhaupt nicht. Genau, das ist es nicht. Und das macht es so schwer, ihn zu beschreiben oder darüber zu sprechen. Der Film ist. Ungewöhnlich. Das ist eine große Stärke. Der Film ist nicht so, wie man das erwartet. Dieses typisch skandinavisch-kauzige, was man auf nein, überhaupt gar kommt. Nicht. Also, ich hätte dem Film. Keinen auch, grotesken Humor oder schwarzer und Humor. Und der ist auch überhaupt nicht, hat überhaupt nicht diese skandinavische Ästhetik, die man sonst so von skandinavischen Filmen kennt. Also, er ist wirklich was Eigenes. Und die Ästhetik, man kann das vielleicht mit einigen anderen Dogma-Filmen schon vergleichen. So. Also einige Lars von Trier-Sachen sind schon ähnlich und so. Apropos Ästhetik, ist der auch auf Video gedreht worden dann? Das weiß ich nicht genau, ich glaube ja. Nee, also bei der Recherche über den Film habe ich erfahren, dass im Manifest steht, dass die alle auf 16 oder 35 mm gedreht sind. Also Idioten ist auf Video gedreht zum Beispiel. Dann hat Lars von Trier selber schon seine Regel gebrochen. Wie so häufig das ist. Das ist sein erster Dogma-Film. Das ist natürlich seine einzige Leistung. Wobei, es war ja dann erst der zweite Dogma-Film, aber der erste von Lars von Trier, das stimmt, ja. Ja, Lars von Trier. Ja, aber ich finde es ganz schwierig, mit dem Film irgendwie jetzt eine Aussage zu treffen. Aber er ist zu dem Thema Komödie, passt in das Programm in dem Sinne, dass man, wenn man rausgeht, ist irgendwie versöhnlich. Man hat ein gutes Gefühl, wenn man rausgeht. Das ist schon komödiantisch im Sinne von der klassischen Komödie. Aber es ist nicht witzig. Das ist kein witziger Film. Das ist kein Film, den man jetzt wegen seiner Lache anguckt. Genau. Und damit ist er halt anders als alles andere, was wir jetzt haben. Dennoch bin ich überrascht, dass der Film wirklich in Besprechungen, in Zeitungen oder bei der Filmkritik immer als Komödie titelt worden ist. Ja, weil du nicht als Tragödie respektieren kannst. Man hätte ja auch ihn als Drama bezeichnen können. Und das filmische Drama ist ja auch sehr weitläufig. Ja, der Begriff Drama ist auch so schwierig. Aber die haben immer romantische Komödie verwendet im Begriff oder vielleicht mal Tragikomödie. Das den Begriff Tragikomödie finde ich ja unglaublich blöd, aber das ist auch egal. Ja, er geht in eine Richtung wie Dramödie. Dramödie ist aber noch was anderes, weil das ist ja einfach eine. Ja, geht das die ganzen Dramödie ist echt, das ist also schon eine ganz andere. Dramedy, ja, ich weiß. Aber da streiten sich ja sogar die Literaturwissenschaftler bis heute bei Shakespeare, was denn eine reine Komödie ausmacht, eine reine Tragödie und was denn als Mischform gelten darf oder nicht gelten darf. Also oft sind es ja eben die beiden Sachen, die Komödie, der gute Ausgang und eben der Witz, beziehungsweise der Lacher. Der Spaß. Also das Lachen an sich ist bei Filmen jetzt. Ja, das ist das Lachen an sich und der gute Ausgang. Das kennzeichnet ja eigentlich generell viele Komödien. Das ist aber auch klassische Komödien. Es gibt aber auch sehr viele ätzende Komödien, die nicht eindeutig gut ausgehen. Ich war trotzdem noch als Komödien. Ich finde nicht, dass man sich nach einer Komödie hundertprozentig gut und ausgeglichen fühlen muss. Ich finde, man kann auch sehr viel Ballast aus einer Komödie mit rausnehmen. Ja, ich finde, das Ende ist schon kennzeichnend. Also kommt drauf an, wie man dann Ballast definiert, wie schwer der Ballast ist. Aber wenn ein Film einen emotional mitnimmt und dass man am Ende noch weint, das ist für mich keine Komödie. Nee, sicher nicht. Das schließt eine Komödie ganz klar aus. Das macht der Begriff ja schon. Wobei das ist wieder schwer zu definieren. Also, weil für manche ist... die weinen dann nicht am Ende und der andere weint. Bei manchen Filmen. Ja, man muss aber gucken, was der Film überhaupt will. Und wir können natürlich jetzt immer mit Präzedenzfällen kommen, die das eine und das andere sein können. Wir müssen aber jetzt noch ein bisschen, also wenn wir tatsächlich eine Genre-Einteilung noch machen wollen, müssten wir ein bisschen stereotypisieren. Was einen runterzieht, ist tragödisch. das, was für den, auch für den Protagonisten blöde endet, ist, also so ein Bad End hat, ist normalerweise eine Tragödie. Während die Komödie im Normalfall oder im typischen Fall Tiefpunkte hat für den Protagonisten, aber am Ende normalerweise das Happy End wartet und der für den Zuschauer irgendwie das Happy End auch was mitnimmt. Also das Happy End einfach da ist. Ob es nun wahnsinnig happy ist oder nur irgendwie den Status Quo wiederherstellt, ist ja, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn es dem Protagonisten am Ende des Films beschissener geht als am Anfang, dann ist, finde ich, den Tragödienbegriff schwierig. Narrativ betrachtet jetzt. Mhm. Komödienbegriff meinst du? Ja, habe ich was anderes gesagt? Tragödienbegriff. Das ist natürlich völliger Unfug. Ja, ich würde sagen, schlimmstenfalls ist es in Komödien so, dass die Ordnung, die am Anfang des Films herrschte, am Ende des Films wiederhergestellt wird. Ja, dass sie zwischendurch also kaputt geht und dann ist also wieder eine Aufwärts, dass das Ende wieder eine Aufwärtsbewegung ist. Egal, ob es nur das wiederherstellt oder. Man könnte auch sagen, oftmals geht es darum, eine zerstörte Ordnung wiederherzustellen, wie das beispielsweise so ganz früh in Shakespeare's The Tempest quasi war. Das hast du in vielen Komödien. Schlimmstenfalls ist es dann so wie in einem Chaplin-Film, der ewige Vagabund, der immer wieder zurückgeworfen wird, steht am Ende auch allein auf seinem verlassenen Zirkusplatz oder wo auch immer und die Welt dreht sich weiter um ihn. Das ist nicht unbedingt Uplifting in diesem Fall, aber es ist auch nicht. Das ist kein Downlifting. Bei einer Tragödie geht es hier immer um den persönlichen Fehler eines gewissen Protagonisten. Ja. Bei einer Komödie geht es eigentlich mehr um den Fehler des Zuschauers. Ja, oder halt den Fehler der Gesellschaft an sich. Auf jeden Fall ist das, ist, glaube ich, auch was Gutes. In der Tragödie der Protagonist Zentrum des Problems und in der Komödie ist er, wenn es ein Problem gibt, Opfer des Problems und muss sich da wieder rauskämpfen. Ja, da müsste ich jetzt noch drüber nachdenken, aber das ist auf jeden Fall was, was wir weiter verfolgen können. Das können wir auch, ich denke, das sollten wir auch, das ganze Programm ist das ja so ein, auch was, wo wir am Ende rauskommen, dass wir vielleicht irgendwie schlauer geworden sind. Im Januar schlauer geworden sind, was eigentlich eine Tragödie ist. Das ist halt im wirklichen Leben so. Idealerweise ist man hinterher immer schlauer als vorher, aber. Nee, guck mal, das wäre auch. Wenn das eine Komödie wäre, was wir hier machen, dann wüssten wir am Ende, was eine Komödie ist. Wenn das hier eine Tragödie ist, dann sind wir am Ende so verwirrt, ja, dass wir überhaupt nichts mehr wissen. Und dann. Das könnte aber darauf hinauslaufen, weil Komödie einfach nicht einfach zu fassen ist. Ja, ja, aber wenn wir tatsächlich in der Katastrophe enden, dann ist dieses Semester für uns eine Tragödie. Das ist ja völlig klar und das kann man auch mit dem aristotelischen Dramendreieck aufbauen. Ja. Wenn man gerne möchte. Es gibt übrigens auch andersrum für Komödien. Ja, gibt es wirklich? Also ist jetzt nicht. Kann man es aber so runterbrechen? Klar, hat Aristoteles. Man muss alles mit einem. Also ich meine, wenn du etwas analysieren willst, musst du es ja erstmal systematisieren. Ob das Vereinfachung darstellt, ist ja nun Freunde. Unvereinfacht kann man wir schlecht. Wir befinden uns hier ja auch in der Filmkomödie. Darauf möchte ich nochmal eben hinweisen. Und ich glaube, diesem Thema können wir irgendwie nur Herr werden, wenn wir so ein bisschen auch auf das reagieren, was der Film uns vorsetzt. Also mehr dieses Viszerale, dieses Körperliche oder Verbale, wie auch immer. Also so ein bisschen mehr an der Materie müssen wir uns, glaube ich, abarbeiten. Wenn wir so ein bisschen Dramentheorie hier betreiben, dann führt uns das, glaube ich, nicht ganz so weit. Das stimmt. Du hast mit Shakespeare angefangen. Ja, aber ich weiß. Man kann Dramentheorien halt nicht immer direkt auf Filme anwenden. Man kann. Nein, das sind. Ich finde höchstens, man kann einen Rückgriff nehmen, wenn man versucht, so Narrationsstrukturen irgendwie wiederzufinden. Ja, letztendlich sind es Verwandte. Verwandte, ja. Es sind Verwandte, aber es sind keine Brüder, die man jetzt eins zu eins da. Es sind nicht die Zwillinge der Narration so. Es sind mehr entfernte Tanten. Ja, es sind mehr so Cousins oder sowas. Ne? Aber belassen wir es erstmal dabei und gehen wir auf. Zum Abschluss von Italienischen Anfänger, dass es für mich noch eine sehr gute Wahl war, diesen Film mit ins Programm zu nehmen, damit man wirklich eine weitere Facette der Komödie sieht. Dass es ein Riesenunterschied ist zu Airplane oder Dogma. Oder. Und ihr habt nicht stimuliert. Also dazu stimuliert, den Film zu sehen, wollte ich damit sagen. Nee, ich finde den sehr gut. Für mich einer der besten Filme, welche ich dieses Jahr gesehen hatte. Also, pass auf, du turnst mich jetzt wieder ab. Also das war schon gut, wie es vorher war. Okay, dann wollen wir jetzt an dieser Stelle Italienische Anfänger beenden. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mit dem nächsten Event, dem letzten Event weiter, mit der Horrorfilmnacht. Und hier könnten wir vielleicht vorausschicken, dass wir natürlich mit diesem, wie sagt man, mit dieser Veranstaltung so ein bisschen auch ein gefährliches Terrain im Kontext der Reihe vielleicht betreten haben. Aber im Großen und Ganzen. Wogegen ich mich gewehrt habe. Ja. Weil ich finde, das hat sehr komödiantische Züge, unsere Horrorfilme, welche wir ausgewählt haben. Ja, da muss ich dir zustimmen. Trotzdem haben wir halt drüber nachgedacht, weil es halt nicht so sehr auf der Hand liegt, dass man eine Horrorfilmnacht in einer Komödienreihe platziert. Was nicht heißt, dass es eine schlechte Wahl ist, sondern nur, dass es nicht von vornherein auf der Hand liegt. Genau. Dennoch, und da kommen wir jetzt ja drauf zu sprechen, war das eine ziemlich gute Ergänzung für die Reihe. Ja, eine weitere Facette wurde uns quasi offenbart. Wir hatten ja Scream und danach als Abschluss dann den Überraschungsfilm. Leider ist es nicht Scream geworden, weil der Verleih uns leider die falsche Kopie zugeschickt hat. So ist es dann Scream 2 geworden. Das war schon der erste Lacher des Abends. Ja, das war auch schon sehr ärgerlich. Ich habe beide Filme vorher, kannte ich schon, aber es gibt natürlich einen qualitativen Unterschied zwischen dem ersten Film und dem zweiten Film. Dennoch würde ich sagen, dass der zweite Film aufgrund seiner Komik vielleicht sogar besser ins Programm passt. Ja, würde ich auch sagen. Für mich war es auch eher ein Gewinn, weil der zweite Film in der Reihe sich schon selbst parodiert. Also mit anderen Worten, den ersten Film parodiert. Es geht ja unter anderem darum, dass die Geschehnisse aus dem ersten Teil verfilmt werden im zweiten Teil. Das heißt, da Stab da. Und da gibt es wirklich handfeste, parodistische Segmente, wo sie Szenen aus diesem fiktionalen ersten Film zeigen, wo einer von den Wilson-Brüdern, Luke Wilson, einen der Hauptdarsteller dreht und Tori Spelling spielt Neve Campbells Rolle und die wirklich vollkommen rumkaspern, müsste man sagen. Ja, aber Parodie würde ich noch nicht sagen, weil die Parodie wäre wirklich a Scary Movie. Das ist ja das wirklich, was das übertreibt. Das ist für mich eine Form von Intermedialität, dass man erstmal wieder die Referenz auf den ersten Film schafft und somit eigentlich nur einen weiteren Schritt geht, weil Scream hat ja Referenzen auf alte Horrorfilme geschaffen, auf Klassiker des Genres und Scream 2 referenziert das sich ganze, auf sich selbst. Das ganze Franchise nimmt sich ja nicht so wahnsinnig ernst. Nee, es nimmt sich nicht ernst, und aber ist, für mich ist das der Nährboden von Satire. Die Stärke dieser Reihe, dass sie halt so ein bisschen satirisch das ganze Genre ja parodiert. Parodiert ist oder ein stärkerer Begriff. Naja. Da würde man ja noch etwas hinzufügen, etwas Externes, aber nur weil man die Geschehnisse aus dem Teil 1 verfilmt in einem Film. Nein, Teil 1 ist ja schon irgendwie. Ja, Teil 1 ist auch schon sehr satirisch. Satirisch. Auf jeden Fall irgendwie. Ja, was ist eine Parodie? Eine Parodie ist ja doch eigentlich die liebevolle Veralberung eines Vorbildes zur Aufzeigung von der Schwächen von den Dingen, die wir alle ganz so lieben und tralala. Und ich finde, das tut eigentlich die ganze Reihe ziemlich. Das tut die ganze Reihe. Und von daher finde ich auch, die ganze Reihe ist schon so eine Selbstparodie. Eine Satire hat für mich ja eigentlich mehr eine gesellschaftliche Komponente. Satire, ja, die spielt Satire für mich bei Scream. Naja, welche gesellschaftliche. Naja, ein bisschen. Darstellung von Sensations- Jugendkulturen, also. Darstellung von Konsum von Film. Du meinst Rezeptionskritik? Ja, Rezeptionskritik allgemein. Oder. Das zieht sich durch die ganze Reihe von Teil 1 bis Teil 4 ist das. Und das nimmt sogar noch zu, würde ich sagen. Ja, das stimmt schon. Teil. Das ist die postmoderne Anspielung, die da extrem stark mit reinkommt. Das war auch das, was mich eigentlich an dem Film, also ich habe so diverse Probleme damit gehabt, auch am letzten Mittwoch. Also ich habe ihn auch so vor Ewigkeiten gesehen zuletzt. Und ich fand die Anspielungen, die wirklich offensichtlich, also jetzt nicht irgendwie tiefgreifend intertextuell waren, sondern einfach nur ganz platt so Regeln quasi ausgespuckt haben, die das Genre so bereithält, fand ich eigentlich am schwersten zu verdauen. Diese Filmtheorie-Klasse fand ich sowieso ziemlich hart. Wobei der Film an sich ja auch in einem relativ rigiden, leicht zu durchschauenden Muster eigentlich sich einhakt. Ja, aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich auch schon bei Dogma gut finde. Die Satire nimmt sich selbst wieder nicht ernst. Das ist wieder ein weiterer Punkt. Das ist eine konsequente Weiterentwicklung vom ersten Teil, dass sie eben beim zweiten dann diese Filmtheorie-Klasse einbauen, welche sich mit Filmen beschäftigen und dann insbesondere diesmal das Thema haben Fortsetzung, was natürlich wieder passt, wegen Scream 2 ist ja eine Fortsetzung. Selbstpersiflierung ist. Ja, und dass das auch so offensichtlich präsentiert wird, ist wieder nicht ernst genommen, wieder satirisch aufbereitet. Aber deswegen ist das für mich ja keine Satire, sondern eine Persiflage, eine Parodie, weil du halt diesen doppelten Boden hast. Ja, aber satirisch würde ich auch, ich finde den Begriff Satire, der passt. Aber nicht. Für mich, vielleicht ist es auch nur für mich persönlich, bei der Definition Parodie ist nichts Gehaltvolles, bei Satire sind da noch ernste Grundtöne drin. Oder, nämlich Parodie, dann Persiflage. Das ist, glaube ich. Das Problem ist, bei mir haben halt höchstens ein paar der Lacher funktioniert. Also an Spannung. Ja, aber ernst zu machen heißt ja nichts mit Spannung. Ich meine einfach nur, dass es gehaltvoller ist. Parodie ist alberner ausgedrückt. Also so die nackte Kanone-Filme, Scary Movie, das ist stumpfer, alberner Humor. Und das ist eher, wie gesagt, ein selbstreferenzieller Humor. Der macht nicht nur platte Gags. Scary Movie hat doch da extreme Beispiele, dass die wirklich dann absolut stumpfe, alberne Szenen aneinandersetzen. Das ist ja bei Scream nicht gegeben. Die haben ja noch ein logisches Konstrukt, was sie dann eben, die persiflieren ja dann die komplette Konstruktion eines Slashers. Wobei das natürlich trotzdem verwunderlich ist, dass man über eine so humorvolle Reihe eine Parodie dreht. Das wirkt aber auch, oder das ist daraus entstanden, dass viele Scream damals nicht als so etwas verstanden haben und bis heute nicht verstehen. Deswegen sind ja viele überrascht, wie Scream hat was Komödiantisches. Die denken dann sofort an Scary Movie. Den ersten kann ich auch noch nachvollziehen, den zweiten nicht mehr. Nee, ab dem zweiten und gerade der dritte, vierte wird es ja immer schlimmer. Wir werden die ja wirklich... Konsequenter würde ich das einfach nicht sagen. Was heißt schlimmer? Schlimmer nicht im Sinne von schlecht. Die werden, das wird ja immer stärker. Das ja. wollte ich ausdrücken. Diese ob das nun parodierende oder satirische, finde Satire passt nicht, aber diese humorigen Elemente oder diese selbstreferenziellen Elemente werden ja immer stärker. Der erste ist ist noch relativ stringent, aber danach werden sie zunehmend einfach, wird die Selbstreferenz zunehmend zur primären Aufgabe. Mhm, das stimmt. Gegenüber. Wobei ja trotzdem Scream, vielleicht liegt das auch daran, zu welchem Zeitpunkt man die Filme gesehen hat. Ich habe damals Scream war quasi mein erster Horrorfilm und damals kannte ich noch keine anderen Horrorfilme. Deswegen habe ich das überhaupt nicht als humorig verstanden. Aber dadurch, dass wir dann Scream gesehen haben und dann Scream 2, haben wir einen ganz anderen Bezug. Wäre dann theoretisch erst Scream 2 gewesen und hätten wir nicht dann Scream gesehen und diese Selbstreferenz nicht gehabt, dann wäre es vielleicht auch nicht so deutlich gewesen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hängt aber zusammen, wann man sich diese Filme ansieht auch. Es ist eine leichte Steigerung da, aber ich sehe auch bei Scream eindeutig diesen Bezug zu den älteren Horrorfilmen. Und wenn man, keine Ahnung, im Jahr 1996 mit 30 oder 40 Jahren diesen Film gesehen hat und die ganzen alten Horrorfilme sieht, dann wird man diesen Film auch nicht als richtig spannend empfinden. Das ist aber eigentlich mehr ein Fehler des Films, wenn er als Slasher nicht mehr funktioniert, finde ich. Warum kommt darauf an, was das Ziel des Films ist? Genau das meine ich. Ich glaube, dass in der Reihe eine Entwicklung stattfindet, in der das Primärziel vom Slasher zur Referenz, zur Parodie sich verschiebt. Mhm. Und ich glaube, dass das, je weiter, je tiefer man drin ist, denn der vierte Teil, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der ist nun wirklich nur noch eine Parodie. Der hat fast keine Slasher-Elemente mehr. Während das natürlich beim ersten noch genau andersrum ist. Der ist hauptsächlich ein Slasher, hat aber parodierende Elemente. Ja. Und dass diese... Das ist halt so eine Verschiebung der Primärfunktion. Ja, und das finde ich die große Stärke dann von Scream, dass es eben bei Freitag der 13. Film oder bei Night und Elm Street Film im Gegensatz, okay, der letzte war ja schon auch sehr, sehr selbstreferenziell, dass die Filme das nicht gemacht haben und dass Scream eben eine neue Ebene eröffnet hat und eben dieses mehr Einzug gehalten hat in diesen Genre, dieses selbstreferenzielle oder das überhöht hat. Einen größeren Fokus darauf gelegt hat. Und es ist ja dann kontinuierlich weiterentwickelt worden, dass es in Scream 4 eben die Selbstreferenzialität wieder parodiert oder, wie ihr sagen würdet, wurde. Dass sie selbst das nicht mehr ernst genommen haben. Das ist dann über mehrere Ebenen gedacht. Und selbst dieses über mehrere Ebenen denken wurde dann wieder im Film persifliert. Ja. Und das fand ich grandios, wie weit die gedacht haben. Ja, das ist wirklich um mehrere Ecken rum, das stimmt. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass der Film oder diese Reihe hauptsächlich bierernste Slasher-Epigonen nach sich gezogen hat. Ja, das ist irritierend, aber das beweist wieder, wie viele Leute das nicht gesehen haben in dem Film, sondern daran wirklich nur den reinen Horrorfilm oder beziehungsweise Slasher gesehen haben. Dass viele die Komik nicht wahrgenommen haben oder einfach gesehen haben, wir können jetzt Filme produzieren. Das sagt was über Fans des Horrorgenres aus. Nicht nur über Fans des Horrorgenres, aber auch generell über Zuschauer und wie Film wirkt. Zwischen Intention und Wirkung sagt das sehr viel aus. Das ist ein großer Unterschied, das stimmt. Weil die Intention war eindeutig von Kevin Williams und Wes Craven, was sie da konzipiert haben. Wollen wir im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, ich hasse es ja zu hetzen, aber... Ja, wir sollten zum nächsten Film übergehen. Zum nächsten Film übergehen, der auch noch zur Horrorfilmnacht gehört. Ja, Überraschungsfilm, welchen wir jetzt endlich lüften, es ist... Na, welcher ist es denn? Das alles und noch viel mehr hört ihr in der dritten Folge unserer epischen Scary Podcast Trilogie. Demnächst in diesem Theater.